wenn's dich glücklich macht. Glaub an Ideen, die du dir spinnst. Der Lauf der Welt steht fest, träum dir naiv den Rest. Du weißt, dass du niemals gewinnst. Dein Weg ist vorbestimmt, es gibt für dich kein Zurück. Wirst du dich auch noch so sehr? Ich bin dir angetraut, ich bleibe deine Braut. Du entrinnst deinem Schicksal nicht mehr. Ich bleib die Frau. Weiter gehst du nicht. Spar dir den Selbstbetrug. Du weißt es gut genug. Du bist ein Prinz, gehorch der Pflicht. Bis dass der Tod uns trennt, bleibst du mein Gatte, weil Gott es für uns so ausersah. Mag es auch bitter sein, Rudolf, gesteh's dir ein. Wo du gehst, wo du stehst, ich bin da. Ich bleib die Frau. Zweifel in dir dich ergreift.